Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Guten Abend, liebe Menschen hier im Stream vom Big Blue Button. Herzliche Einladung zu Gesundheit und Pflege und Psyche. Wir werden über unser Wahlprogramm sprechen, sodass ihr an Infoständen oder in Gesprächen gut informiert seid, wie die Piratenpartei sich die Gesundheits- und Pflegepolitik vorstellt. Wir fangen mit dem Gesamtbereich an. Wir möchten eine menschliche Gesundheitsversorgung. Diese soll zudem transparent auf dem wissenschaftlichen Stand umgesetzt werden. Der Mensch steht in der Piratenpartei immer im Mittelpunkt. Und die Transparenz, die haben wir schon lange auf unseren Fahnen stehen. Und dass wir der Wissenschaft zugewandt sind, wissen die Menschen draußen auch. Und gehört eben halt auch zum Gesundheits-, Pflege- und Psyche-Programm der Piratenpartei. Wir reden jetzt über die Gesundheitsinfrastruktur. Zum Beispiel der Landarztmangel muss dringend beseitigt werden, damit die ältere Bevölkerung auf dem Land gut versorgt ist. Die Förderung von evidenzbasierter Medizin und Therapien ist uns ein großes Anliegen. Es muss beweisbar sein, dass Medizin und Therapie wirksam sind. Homöopathie soll nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Natürlich haben diese Homöopathie auch Wirkstoffe drinnen, die auch die Gesundheit schädigen können. Und deshalb muss man dort sehr aufpassen. Es ist aber tatsächlich noch nicht wirklich bewiesen, dass Homöopathie auch eine Wirkung hat. Und deshalb wollen wir, dass die gesetzlichen Krankenkassen Homöopathie nicht mehr bezahlen. Wir wollen aus dem Gesundheitssystem her auch die Forschung stärken, damit Behandlung und Medikamente die beste Wirkung erzielen. Erforscht werden sollen auch vor allem seltene oder unbekannte Erkrankungen. Dazu zählen zum Beispiel ME/CFS oder wie jetzt auch Long-Covid, das auch Kinder treffen kann. Wichtige Medikamente und Naturheilmittel sollen gefördert werden und der Menschheit patentfrei zur Verfügung stehen. Patentfrei deswegen, weil wir jetzt weltweit die Pandemie bekämpfen wollen und da auch tatsächlich mehr Impfstoffe brauchen. Die Impfstoffe können aber nur in bestimmten Ländern produziert werden, weil die Pharmafirmen, die die Impfstoffe herstellen, ihre Patente nicht freigeben. Wenn sie die freigeben würden, könnten wir schneller Impfstoff herstellen und somit weltweit die Menschen damit versorgen. Die elektronische Gesundheitskarte hat noch immer nicht den wirklichen hohen Datenschutz. Deshalb fordern wir eine digitale Infrastruktur. Einen hohen Datenschutz, der dann auch die Patientensicherheit beinhaltet. Und die volle Entscheidungshoheit soll natürlich beim Patienten bleiben. Wir haben aber hier die Probleme, dass Arztpraxen nicht an diese digitale Infrastruktur angeschlossen werden möchten. Und diese Arztpraxen werden dann mit Geldbußen bestraft. Da müssen wir nochmal genauer hinschauen, wie wir dieses Problem lösen können. Diese Frage wurde mir im Internet gestellt. Und ob wir das abwenden könnten, dass Bußgelder verhangen werden. Da haben wir uns nicht drüber unterhalten und noch nicht drüber diskutiert. Das ist also noch in Arbeit. Außerdem wollen wir eine demokratische Gesundheit. Patienten sollen aktiv mitbestimmen können und in einer Patientenvertretung auch mitgestalten können, sowie die Patientenvertretung in der Politik mitgestalten können muss. Dann hätten wir gerne an weiterführenden Schulen einen Gesundheitsunterricht etabliert, sodass die jungen Menschen lernen, was für den Körper am besten ist. Welche Ernährung, welcher Sport, wenn es zum Beispiel bei jungen Leuten oder jungen Menschen Vorerkrankungen gibt, kann man in einem Gesundheitsunterricht auch darüber sprechen und sehen, was man an seiner eigenen Gesundheit als junger Mensch tun kann, damit die Gesundheit so lange wie möglich erhalten bleibt. Außerdem fordern wir einen Volksentscheid zur Finanzierung des Gesundheitssystems. Wir wollen hier eine solidarische Krankenversicherung, in der alle einzahlen, auch Bürgerversicherung genannt. Alle einzahlen heißt, auch die Menschen, die verbeamtet sind, sollten in eine gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen werden, so wie eben halt die Bürgerversicherung geplant ist. Dazu soll der Volksentscheid die Ergebnisse bringen. So, jetzt sind wir beim Thema Pflege, wo ich natürlich, weil ich aus der Pflege komme, schon lange für kämpfe. Nämlich, dass hier die Löhne angehoben werden und dass Weiterbildung gefördert wird. Weil aus der Pflegewissenschaft kommen immer wieder neue Erkenntnisse, die nicht schnell genug in der Pflegebasis ankommen, weil eben die Weiterbildungsmöglichkeiten fehlen, weil auch Pflegepersonal nicht vom Arbeitgeber freigestellt wird, um Weiterbildungen durchführen zu können. Dann fordern wir einen wissenschaftlich basierten Personalschlüssel in Krankenhäusern und Altenheimen. Außerdem wollen wir eine weitere Verringerung von Verwaltungsaufwand und Bürokratie. Da hat sich schon ein bisschen was getan, aber es reicht immer noch nicht. Zum Teil wird sogar digital dokumentiert und noch auf Papier. Das ist doppelte Arbeit und bringt natürlich die Pflegekräfte weg vom Patienten. Und das ist nicht gut. Darunter leidet die Patientensicherheit. Um Weiterbildungen wirklich gesetzlich zu verankern, brauchen wir in Deutschland die bundeseinheitliche Pflegekammer. Denn die wäre für die Berufsausbildung, fürs Pflegestudium oder für die Weiterbildungen zuständig, damit nicht noch mehr Professionalität im Pflegeberuf abgebaut wird. Das Thema pflegende Angehörige ist natürlich auch von Bedeutung. Denn pflegende Angehörige haben teilweise eine Doppelbelastung. Sie kümmern sich um ihre zu Pflegenden und müssen noch ihren Beruf ausüben. Viele geben ihren Beruf auf, weil die Betreuung der Angehörigen doch sehr zeitaufwendig ist. Deshalb fordern wir einen Finanzausgleich für Pflegende. Wir wollen eine volle Anrechnung auf die Rente von Pflegezeiten. Wir wollen eine Rückkehrgarantie in dem ausgeübten Beruf. Und wir müssen die Rechte der Angehörigen stärken. 75% der Pflegebedürftigen in Deutschland werden von den Angehörigen gepflegt und betreut. Wenn das nicht so wäre, hätte der Staat ein sehr großes Problem. Und deshalb brauchen pflegende Angehörige mehr Unterstützung. Auch wollen wir die Rechte der Zupflegenden stärken. Zum Beispiel fordern wir Pflege ohne freiheitsentziehende Maßnahmen. Dazu soll der Werdenfelser Weg etabliert werden. Ein Link zur Erklärung findet ihr in dieser Kachel. Außerdem wollen wir die Mitbestimmung der Zupflegenden stärken. Das findet in vielen Senioreneinrichtungen schon statt. Dort wird immer ein Heimbeirat gegründet, mit Vorstand natürlich. Und wir wollen bundeseinheitliche Regelungen zu den freiheitseinziehenden Maßnahmen einbringen. Das Thema Sterbehilfe treibt die Menschen in Deutschland auch um. Dazu fordern wir das Recht auf Selbstbestimmung und eine rationale, pragmatische Regelung. Assistierte Sterbehilfe soll ermöglicht werden und aktive Sterbehilfe soll erlaubt sein. Wir haben hier in Deutschland das große Problem, dass assistierte Sterbehilfe möglich wäre. Man kann sich ein Medikament bei dem Bundesinstitut für Arzneimittelprodukte bestellen bzw. anfordern oder beantragen. Aber diese Medikamente werden nicht ausgeliefert an die Menschen, die ihrem Leben nach schwerer Krankheit ein Ende setzen wollen, weil Herr Spahn aus dem Gesundheitsministerium das Ganze gestoppt hat, obwohl es gerichtlich möglich ist, ein Medikament zu bekommen, was dem Leben und dem Leiden ein Ende setzt. Dann haben wir natürlich auch ein großes Problem in Deutschland bei der Blutspende. Erstens sind wenige Menschen bereit, überhaupt ihr Blut zu spenden. Dann wird noch eine Diskriminierung durchgeführt in den Risikogruppen. Risikogruppen sind in Deutschland, wenn es um Blutspenden geht, Menschen, die eine andere Lebensweise, nämlich gleichgeschlechtlich leben, die dürfen in Deutschland noch kein Blut spenden, weil eben die Sorge vor AIDS, obwohl man immer vorher getestet wird, wenn man Blut spendet, immer noch grassiert. Die Menschen, die anders lieben, werden diskriminiert, angeblich, weil sie häufig wechselnde Partner haben. Dem ist aber nicht so. Und trotzdem müssen sie immer wieder beweisen, dass sie innerhalb eines halben Jahres nur einen Sexualpartner hatten. Und das müssen wir versuchen zu ändern. Und wir wollen das auch. Wir kommen jetzt noch kurz zur Pandemiebekämpfung, auch wenn das viele Leute schon nervt, dass man darüber spricht. Aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Wir wollen die Niedriginzidenzstrategie fahren, sprich, wir sind im Kontakt zur No-Covid-Gruppe und arbeiten ganz eng zusammen, um die Niedriginzidenzstrategie in Deutschland durchzusetzen. Dann wollen wir eine Gesundheitswehr. Das sind Menschen, die vielleicht am Telefon sitzen oder im Internet sitzen, die andere Menschen vor zum Beispiel einer Pandemie oder einem Virus warnen und auch aufklären. Aufklärung ist ein sehr wichtiger Teil in der Pandemiebekämpfung. Denn auch unsere Medien verbreiten Falsch- und Desinformationen. Und somit entstehen natürlich solche Gruppen wie die Querdenker. Und so eine Gesundheitswehr ist eben auch dafür da, Menschen aufzuklären und bei der Wahrheit zu bleiben und keine Unwahrheiten zu verbreiten. Außerdem wollen wir keinen Impfzwang, aber eine hohe Impfquote. Und da ist eben halt auch die Aufklärung das Wichtigste überhaupt. Und wir wollen weiterhin, dass die AHAL-Regeln und die Aufenthaltszeit in großen Menschengruppen weiter eingehalten wird, um somit die Pandemie zu bekämpfen. Jetzt kommen wir zum Bereich Psyche und da übergebe ich an meinen Kollegen Black Hero. Danke fürs Zuhören. Ja, hallo. Ich werde euch kurz das Programm oder Teile des Programms Psyche vorstellen in der Vertretung von Wilk, der das bei uns größtenteils geschrieben hat und auf Herz und Nieren auch prüft, denn er ist selber rechtlicher Betreuer seit ewigen Jahrzehnten und kennt da sehr viele Fallstricke, die es bisher schon gibt und die in Zukunft auf uns zukommen. Wir Piraten wollen die rechtliche Situation von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen verbessern. Wir wollen da eine Hilfe geben, um ihr Recht und ihre Handlungsfähigkeit auszuüben. und auch die Behindertenrechtskonvention der UN gescheit umsetzen, denn dort hängt Deutschland durchaus immer noch hinterher, wie manche andere Länder auch, aber wir sind eigentlich auf einem weiten Stand und dafür machen wir dann zu wenig. Vor allem brauchen wir noch viel mehr gemeindenahe psychiatrische Versorgung, denn die haben wir nicht flächendeckend. Wir hatten das auch zuletzt bei dem Thema Rastertherapie, wo letztendlich das stark eingeschränkt werden soll, weil es eigentlich kaum Kapazitäten gibt und Leute somit von ihrer Betreuung und ihrer Therapie ausgeschlossen werden. Was wir auch unbedingt wollen, ist, dass Polizeirettungsdienste und Ordnungsbehörden besser geschult werden im Umgang mit psychiatrischen Diagnosen. Denn oft stehen die relativ hilflos da im Umgang damit. Sie wissen nicht, was es ist. Sie wissen nicht, wie sie reagieren müssen. Sie wissen nicht, wenn jemand in einer entsprechenden schweren psychischen oder gar psychiatrischen Notlage ist, dass normale Mechanismen der Logik nicht unbedingt mehr funktionieren und dass die Menschen sehr stark von Angstmechanismen getrieben sind und dass kleine Handlungen eben dazu beitragen können, dass die Menschen eigentlich sich noch mehr in die Ecke gedrängt fühlen und noch stärker noch stärker reagieren, eigentlich nur noch reagieren, und da kennt oft die Polizei eben nur noch den harten Zugriff oder gar das Benutzen von Waffen. Das hatten wir in den letzten Jahren öfters, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen in einer schwierigen Situation von Polizisten auch umgebracht wurden. Jetzt haben wir es so, dass wir durchaus einige Sachen drin haben, die demnächst auch umgesetzt werden. Denn es gibt eine Änderung im Betreuungsrecht. Da kommt ein Paradigmenwechsel auf uns zu und der heißt letztendlich Inklusion statt Wegsperren. Der soll die Situation von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen durchaus verbessern. Dafür brauchen wir aber eben genau die Dinge, die wir auch im Piratenprogramm haben, nämlich einen Ausbau der psychiatrischen Versorgung und einen höheren Personalschlüssel. Wir brauchen auch mehr Krisenintervention und Deeskalation, damit es, wenn möglich, gar nicht so weit kommt. Also um die Fälle überhaupt niedrig zu halten, um eine Versorgung vor Ort überhaupt möglich zu machen. In diesem Betreuungsrechtsänderungsgesetz ist unter anderem drin, dass freiheitsentziehende Maßnahmen noch viel stärker eingeschränkt werden, als das bisher der Fall ist. Bis 1992 war das eigentlich die Praxis, dass man freiheitsentziehende Maßnahmen genommen hat und dass die Rechte von psychisch erkrankten Menschen regelrecht entzogen wurden. Da sind wir lange darüber hinaus, aber die Versorgungslage hat sich dem noch längst nicht angepasst. Und mit den Änderungen im Gesetzlichen, die in 2023 in Kraft treten, wird das Ganze noch mal schwieriger. Wir werden zu einer Dramatisierung in dem ganzen Bereich kommen, weil wir noch mehr Personal brauchen, als wir bisher schon nicht haben. Der Aufwand wird insgesamt größer, deswegen wird weniger gute Betreuung möglich sein und deswegen wird es eben wieder zu Zwangsmaßnahmen, zu freiheitsentziehenden Maßnahmen kommen, weil das, weil es kaum möglich sein wird, das vor Ort anders zu lösen. Wir haben auch in diesen Änderungen drin, dass wir zu höheren Anforderungen im Betreuungsbereich kommen. Dort werden die Qualifikationsnormen erhöht. Es müssen zusätzliche Lernblöcke auf eigene Kosten gemacht werden. Es werden nur noch bestimmte Berufe, bestimmte Studiengruppen anerkannt, die überhaupt die Möglichkeit haben, rechtliche Betreuungen zu machen. Das klingt erstmal gut, dass wir mehr professionelles Personal haben, aber die müssen auch eben irgendwo herkommen. Und momentan sieht es nicht so aus, als ob die das machen und also ob genügend nachwachsen und ob die auch diese weiteren Schulungen machen wollen. Zusätzlich kommt hinzu, dass rechtlich Betreuende in den nächsten Jahren extrem viele in Rente gehen werden. In 10 bis 20 Jahren haben wir einen regelrechten großen Schwung, wo Leute in Rente sind, dann nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Und alleine für diesen Ausgleich werden nicht genügend nachhaltig ausgebildet. Das wollen auch eigentlich viele nicht machen, weil die Anforderungen steigen eben. Es ist durchaus eine schwierige Sache und die Fallpauschalen, die gezahlt werden, Betreuer sind in der Regel selbstständig, die liegen pro Fall zwischen 88 und 100 Euro. Bei Vollausgebildeten, also mit dem richtigen Studium und den richtigen Zusätzen, 171 Euro pro Fall im Monat. Allerdings hat man auch mehrere Stunden Arbeit im Monat. Abzüglich aller Nebenausgaben landet man dann noch bei 100 Euro und damit kann man kaum all dem nachkommen. Man kann nicht nur ganz schwer eigentlich nur einmal im Monat vor Ort sein. Man kann nicht alle rechtlichen Behördengänge erledigen. Man kann nicht regelmäßig mit den Betreuten telefonieren. Und ja, also auch dort fallen eigentlich Leute weg. Es kommen höhere Anforderungen und gleichzeitig wollen wir alle und das auch das Gesetz, dass eine bessere Betreuung stattfindet. Das verschärft sich also an mehreren Ecken von allen Seiten. Wir haben also eine echte Dramatisierung in diesem Bereich und daher brauchen wir unbedingt mehr Bezahlung, mehr Leute, die in diese Bereiche gehen, mehr Geld, was der Staat auch ausgibt, um dieses überhaupt erst zu ermöglichen. Das heißt, neben unserem Programm ist ganz wichtig dabei, wir müssen Leute ausbilden, wir müssen ihnen Geld zukommen lassen, wir müssen den Staat dafür auch zahlen lassen, damit diese Möglichkeiten gegeben sind. Das war's dann von meiner Seite. Und wir kommen, glaube ich, damit auch zum Abschluss unserer kleinen Veranstaltung. Und damit gebe ich nochmal kurz an Sandra. Ich danke euch allen fürs Zuhören und ihr könnt ja im Krähennest das Ganze nachhören. Und ich sage von hier aus jetzt auf Wiederhören im nächsten Big Blue Button, wenn wir wieder miteinander kommunizieren. Das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.